Abschnitt 14 aus Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Märchen von Friedrich Wilhelm Hackländer. Der Zauberkrug, Teil 2. Wie es oft den Kindern zu gehen pflegt, dass sie an fremden Orten, auch wenn ihr Lager noch so weich und ihr Zimmer noch so schön ist, früher erwachen als daheim, so geschah es auch den beiden Knaben. Es war aber heute Morgen wohl noch eine Nebenursache, die ihnen den Schlaf früher aus ihren Augen trieb. Sobald nämlich die ersten Strahlen des Tages über die Berge brachen, so begannen die Fenster zu blitzen und zu leuchten und schossen so tausendfache rote, gelbe, weiße, grüne Strahlen, dass ein Toter davon hätte erwachen müssen. Kuno rieb sich zuerst die Augen und blickte mit dem lauten Ausruf der Verwunderung um sich. Ihm hatte geträumt, sie seien wieder wie früher unter einer Eiche eingeschlafen und erwachten jetzt daselbst durch die Feuchtigkeit des Mooses und die scharfe Morgenluft durchschauert und durchkältet. Desto angenehmer aber war es dem Knaben, als er jetzt beim Erwachen fühlte, dass er in einem Bette lag, so fein und weich, wie er es kaum zu Hause gehabt. Wolf, der in seinem Leben nie so geschlafen hatte, dehnte und wandte sich behaglich unter der seidenen Decke und konnte sich kaum dazu entschließen, das Bett zu verlassen. Die Neugierde, welche in den Knaben wieder rege wurde, als sie um sich blickten und alle diese merkwürdigen, prächtigen Gegenstände sahen, ließ sie nicht länger ruhen. Sie sprangen auf, schlüpften in ihre Kleider und begannen das Gemach, in welchem sie geruht, auf das Genaueste anzusehen. Ach, da war alles von einer so seltsamen und sonderbaren Pracht. Gestern Abend im Dunkeln hatten sie nicht alles ansehen können und waren jetzt desto mehr überrascht, als sie alle Geräte genau betrachteten. Die Gestelle der Betten, in welchen sie geschlafen, kamen ihnen besonders merkwürdig vor. Sie waren ebenfalls von Gold und die Füße bestanden aus schönen, geringelten Schlangen, die mit ihren Köpfen das Gestell trugen. Nachdem die beiden sich in dem Gemach satt gesehen, traten sie in das Gärtchen hinaus, und wenn sie schon gestern Abend über die Pracht erstaunt waren, mit der hier die Blumen blühten, so war heute Morgen beim hellen Sonnenlichte ihre Verwunderung noch viel größer. Ach, das alles, was sie hier sahen, war so schön, dass beide zugleich ausriefen, hier möchten sie ihr Leben verbringen. Die umliegende Talwand war mit dem saftigsten und schönsten Grün bewachsen, an welchem tausende von Tautropfen hingen, die in der Sonne wie Brillanten funkelten. Ein kleiner Bach, der von der Höhe des Berges mit lautem Plätschern herabstürzte, sammelte sich unten im Tale in ein weißes Marmorbecken und floss aus diesem ganz ruhig bei dem schönen Gärtchen vorbei. Nachdem sich die Knaben mit einem Trunk Wasser erquickt, beschlossen sie, in dem Tale umherzuschweifen, ob sie nicht vielleicht eine Spur von dem Eigentümer des Häuschens fänden. Sie wollten ihn aufsuchen und bitten, er möge sie dalassen, wofür sie dann versprechen wollten, nach ihren Kräften das Gärtchen in Ordnung zu halten und ihm überhaupt nützlich zu sein, wo sie könnten. Mit diesem Vorsatz nahm Kuno den Krug an den Arm und beide verließen den Garten. Sie folgten dem Laufe jenes Baches, welcher eine Zeit lang durch frische, grüne Wiesen lief, und sich dann dem Walde zuwandte, den die beiden Knaben jetzt vor sich sahen und aus dem der größte Teil des Tales zu bestehen schien. Auf die gut durchschlafene Nacht waren die beiden so vergnügt, dass sie ihre Stimmen erhoben und laut sangen und schrien. Nebenbei hatten sie den Zweck, ihren Hausherrn, der sich vielleicht in dem Walde befand, auf sie aufmerksam zu machen. Es wollte ihnen bei diesem Singen anfänglich sonderbar bedünken, dass in den dicht belaubten Zweigen der hohen Bäume, unter denen sie wandelten, keine Vögel zu hören waren, die ihnen mit munteren Weisen antworteten. Sie horchten bald hierhin, bald dahin, aber da war alles tot und still, und nur das Echo antwortete ihrem Rufe. Sie gingen weiter und weiter, und endlich schien ihnen der Wald etwas lichter zu werden. Auch glaubte Wolf, in der Ferne den Spiegel des Sees durchblicken zu sehen, den sie gestern Abend von dem Berge oben entdeckt. Sie eilten nach jener Richtung hin und sahen bald, dass sie sich nicht getäuscht, denn wie sie aus dem Walde heraustraten, befanden sie sich am Rande eines großen Sees, dessen Wasser eine schwarze Farbe hatte und recht unheimlich aussah. Da bewegten sich keine Wellen, und obgleich es hoch im Sommer war, so sah der Teich aus, als ob er gefroren wäre. Ja, wenn der Wind von den benachbarten Bäumen ein Blatt herunterjagte, so schwamm es nicht lustig auf dem Wasser dahin, sondern, als fürchte es sich vor demselben, hüpfte es auf dem Spiegel des Sees bis an die andere Seite und blieb dort erst auf dem Lande liegen. Die beiden Knaben setzten sich am Ufer des Sees auf einen bemoosten Stein und wussten nicht, was sie davon zu halten hatten. Wolf, der zu Hause bei den Gelagen der Knappen viele glaubwürdige und wahrhafte Erzählungen von bezauberten Ländern, von Wassernixen und Elfen mit angehört hatte, kam zuerst auf den Gedanken, dass sie sich am Ende in einem solchen Zaubertale befänden, eine Vermutung, die den beiden gar nicht angenehm war. Sie fingen an, sich zu fürchten, und so freundlich und schön ihnen früher ihre ganze Umgebung erschienen war, so betrachteten sie jetzt dieselbe mit Misstrauen und furchtsamen Blicken. Die Stille, die sie rings umgab, das schwarze Wasser, an dem sie saßen, ja sogar das schöne Häuschen, in dem sie geschlafen, das alles erschien ihnen jetzt fürchterlich, denn Wolf erinnerte sich einer Geschichte, in welcher der Oger oder Menschenfresser solche Sachen hinzauberte und damit arme Kinder anlockte, um sie nachher als Mahlzeit zu verspeisen. Unter solchen Gedanken saßen die beiden Knaben traurig da und schauten vor sich in das Wasser, das, obgleich es ganz schwarz erschien, doch ziemlich durchsichtig war. Sie beugten sich über den Stein und schauten lange aufmerksam hinab, und Kuno, der seinen Krug fest im Arme hielt, war der Erste, der auf dem Grund des Sees etwas zu entdecken glaubte. Es kam ihm vor, als sähe er dort Mauern, Dächer, ja, nach und nach ein ganzes stattliches Schloss, weit schöner und größer als das seines Vaters gewesen war. Auch Wolf sah hin und glaubte, das Nämliche zu erblicken. Da beide scharfe, gesunde Augen hatten und ihre Neugierde durch ihre erste Vermutung sehr gestachelt war, so nahmen sie alle ihre Aufmerksamkeit zusammen und fanden, dass sie sich nicht getäuscht hatten. Auf dem Grund des Sees lag wirklich ein großes, schönes Schloss mit hohen Türmen und Mauern, und sie sahen es jetzt in unbestimmten Umrissen, etwa wie wenn man einen Gegenstand durch dichten Nebel erblickt. Diese Entdeckung war aber nicht dazu geeignet, ihre Furcht zu zerstreuen, vielmehr wurde es ihnen jetzt erst recht klar, dass sie sich in einem verzauberten Tale befanden, dass dort unten der böse Zauberer wohne und dass das Häuschen, in dem sie geschlafen, der Ort sei, wo sie der Zauberer ergreifen und verspeisen würde. Wenn auch diese Gedanken nicht geeignet waren, sie dorthin zurückzubringen, so erging es ihnen doch, wie oft den Menschen, die, anstatt eine Sache, welche ihnen schrecklich vorkommt, zu fliehen, mit einer schaudernden Begierde sich derselben immer wieder nähern müssen. Die beiden standen auf und wanderten längs dem Bache zurück, bis sie das Häuschen wieder vor sich liegen sahen, in welchem sie gestern geschlafen. So unruhig sie hier auch umherspähten, so sehr sie auch fürchteten, hinter irgendeinem Busche eine Schreckensgestalt auftauchen zu sehen, so fand sich doch von allem dem nichts. Das Häuschen stand so ruhig da wie vorhin, und auch im Innern desselben hatte sich nichts verändert. Sie traten hinein und suchten noch einmal alle Winkel durch, um vielleicht ein anderes Gemach zu finden. Auf die Vermutung, dass sich in dem Häuschen mehr als ein Gemach befinden müsse, waren sie durch die Größe desselben von außen gekommen, welche mit dem kleinen Zimmer nicht im Verhältnis stand. Allein, so sehr sie sich auch abmühten, in der schönen, glatten Wand die Fugen einer Tür zu finden, so war ihnen das doch unmöglich und sie entdeckten nichts. Nachdem sie sich nun in dem Gärtchen noch etwas zu tun gemacht hatten, kleine Steine von den Beeten abgelesen und einige von den schönen Blumen, die der Wind von ihren Stöcken losgerissen, wieder festgebunden hatten, war es Abend geworden, und die beiden Knaben begaben sich wie gestern zur Ruhe, aber weit bekümmerteren Herzens, indem sie fürchteten, in der Nacht würde der Zauberer erscheinen, um ihrem Leben ein Ende zu machen. Allein es geschah nichts, was diese Besorgnis hätte rechtfertigen können. Sie schliefen die lange, liebe Nacht hindurch ruhig in den seidenen Betten und wurden erst am andern Morgen von den funkelnden Sonnenstrahlen erweckt, welche durch die hell glänzenden Fenster hereinflimmerten. Munter standen die Knaben wieder auf, und ihre Furcht, dass sie einem bösen Zauberer in die Hände gefallen seien, schien sich etwas zu verlieren. In Ermangelung anderer Nahrungsmittel sprachen sie ihrem Kruge fleißig zu, welcher sie auch nicht im Stiche ließ, sondern sie auf das Wunderbarste erquickte und sättigte. Dann nahmen sie sich bei der Hand, um wieder im Tale umherzuschweifen. Diesmal wandten sie ihre Schritte nicht nach dem Schwarzen See, sondern versuchten, an der Talwand emporzusteigen, um sich droben auf der Höhe umzusehen. Anfänglich fanden sie hier einen Weg, der emporzuführen schien, doch als sie ihm einige hundert Schritte gefolgt, wandte er sich wieder abwärts. Ebenso ging es mit einem zweiten und dritten Weg, den sie fanden, und wenn die beiden Knaben nun endlich versuchten, ohne Pfad und mitten zwischen den Bäumen emporzuklettern, so kamen sie doch nicht hinauf, sondern bald konnten sie über zusammengestürzte, riesenhafte Bäume nicht weg, bald versperrte ihnen eine ungeheure Felswand den Weg. So mühten sie sich mehrere Stunden vergebens ab und kehrten endlich wieder um, nachdem sie beschlossen, da es ihnen nicht gelungen sei, sich droben umzusehen, so wollten sie einen Weg um den See herum suchen, um sich auch die andere Seite desselben genau zu betrachten. Soviel sie von dem Ufer aus, an welchem sie gesessen, sehen konnten, zog sich der See noch weit in das Tal hinein, allein jetzt versperrte ihnen dichtes Gebüsch, zwischen welchem sie nur hie und da das Wasser durchschimmern sahen, die fernere Aussicht. Sie wandten sich zur linken Seite des Sees, um den Versuch zu machen, an seinem Ufer dahin zu gehen, doch gelang ihnen auch dies Vorhaben nicht, indem der Weg mit unendlichen Schwierigkeiten verbunden war. Hier trat der See bis an die glatte Talwand und ließ nicht einmal einen handbreiten Weg. Dort hingen breite Felsmassen über das Wasser hinüber, und die beiden sahen bald ein, dass sie auf dieser Seite ihre Entdeckungen einstellen mussten. Da es bereits wieder zu dunkeln anfing, so nahmen sie sich vor, morgen die Ufer des Sees auf der anderen Seite zu untersuchen und kehrten darauf zu ihrem Häuschen zurück, um die dritte Nacht in demselben zu schlafen. Der Abend war so schön und die beiden Knaben, durch ihre misslungenen Entdeckungsreisen aufgeregt, konnten sich bei ihrer Nachhausekunft unmöglich gleich zu Bette begeben. Die Sonne sank hinter die Berge, und bald stieg an der anderen Seite der Mond empor und lauschte und spähte zwischen den dunklen Tannen hinab ins Tal, als wollte er sehen, wo die glänzende Sonne geblieben sei, seine ungetreue Geliebte, die er rastlos verfolgt. Das arme, blasse Gesicht des Mondes war von der ruhelosen Jagd ganz rot angelaufen, und diese Röte verschwand erst, als er sich über den Bergen emporgehoben hatte und einsah, dass er die Sonne nicht erreichen könne und all seine Mühe vergeblich sei. Die beiden Knaben legten sich hinter das Häuschen auf den Rasen und dachten an ihre Heimat und an ihre lieben Eltern und Freunde, die sie für immer verloren hatten. Sie erzählten einander von ihren letzten Tagen, die sie in der Burg verlebt, mit all den kleinen Einzelheiten, die einer so gut wie der andere wusste, und unterhielten sich doch dabei. Sie beschrieben einander das Getümmel der Stürmenden, und Kuno machte seinem Kameraden den großen Schrecken anschaulich, als er den ersten Schein des Feuers an den Fenstern gesehen habe. So lagen sie da und sprachen und sahen abwechselnd auf das Tal, das, durch die starken, dicht belaubten Bäume gegen die Strahlen des Monds geschützt, dunkel vor ihnen lag, oder in den Mond selbst, der an dem dunklen Nachthimmel ruhig emporstieg. Plötzlich war es ihnen, als vernähmen sie von dem Ufer des Sees her ein leises Klingen und Tönen, so ungefähr, als wenn man mit dem Finger auf dem Rande des Glases hin und her schleift, oder als wenn feine silberne Glöckchen ertönen. Da sie früher keinen Laut in dem Tal gehört hatten, so lauschten sie dieser seltsamen Musik mit der gespanntesten Aufmerksamkeit. Sie schienen näher und näher zu kommen, und die Töne wurden immer lauter und deutlicher. Aber so sehr die beiden sich auch anstrengten, etwas zu sehen, das diese Musik veranlassen könnte, so bemerkten sie doch anfänglich nichts. Jetzt aber auf einmal winkte Kuno seinem Gefährten, stille zu sein, und wies vor sich ins Tal, wo sich unter den Bäumen, die vor dem See standen, etwas seltsam Glänzendes zeigte. Es war, als lägen dort in dem Grase zwei feurig glänzende Faden, die sich langsam näher bewegten. Wolf erblickte jetzt dasselbe und erschrak nicht wenig, denn da er ein schärferes Auge als sein Freund hatte, so erkannte er bald ein paar kleine Schlangen, die aber außergewöhnlich glänzten und strahlten. Wie sie sich so in dem Grase dahin bewegten, so erklang die Musik, die sie vorhin gehört, und es war, als ob sie von dem Anstreifen der Schlangenkörper an das Gras herkäme. Jetzt kamen die beiden sonderbaren Wesen ganz aus dem Walde hervor, und die Knaben konnten sie deutlicher betrachten. Es waren wirklich ein paar Schlangen, die aber gar nicht so schrecklich anzusehen waren wie gewöhnlich dergleichen Tiere. Sie bewegten sich so zierlich und anmutig auf dem Rasen dahin, hoben jetzt ihre Köpfe leicht in die Höhe, als ob sie sich umschauen wollten, und senkten sie dann wieder nieder, um unter das Gras zu schlüpfen, wobei es schien, als gefalle ihnen die Musik, die sie hervorbrächten, denn wenn auch kein besonderer Takt in derselben herrschte, so stimmte sie doch mit den Wendungen und Drehungen der Schlangen genau überein. So sehr sich die Knaben zuerst gefürchtet hatten, so ergötzten sie doch bald die beiden glänzenden Tiere, und sie sahen mit Vergnügen zu, wie sie sich in dem dunklen Grase daherbewegten. Jetzt waren sie nicht weit mehr von dem Garten entfernt, der das kleine Haus umgab, und wandten sich gegen dasselbe hin. Sie berührten das Korallengeländer, gingen durch das Pförtchen, das sich in demselben öffnete, und verschwanden dann in dem Hause. Das hatten allerdings die Knaben nicht erwartet, und sie sahen sich betroffen an, indem es ihnen gar nicht recht war, dass die kalten Schlangen das schöne kleine Haus in Besitz nahmen. Wolf kam indessen zuerst auf den Gedanken, dass die Tiere vielleicht mehr Recht an dem Hause hätten als sie, und erinnerte sich einer Erzählung, wo Schwäne in der Mitte eines Teiches ein Häuschen gehabt, das mit Betten und allem möglichen Hausrat aufs Beste eingerichtet gewesen sei und wo sie die Nächte zugebracht hätten. Diesem Gedanken nachhängend wurde in den Knaben eine so gewaltige Neugierde rege, dass sie, trotz der Angst vor einem bösen Zauber, der sie bedrohen könne, von ihrem Platze aufstanden und in möglichster Stille auf den Zehen nach dem Häuschen hinschlichen, um zu sehen, was die beiden Schlangen dort wohl tun möchten. Das Korallentor öffnete sich vor ihnen erst, als Kuno nach manchem vergeblichen Versuch zufällig mit dem kupfernen Kruge daran stieß. Sie schlichen durch das Gärtchen und stellten sich an eins der Fenster, um in das Häuschen zu sehen. Da erblickten sie denn die beiden Schlangen, wie sie mit ihren Köpfen an einer der Marmorwände hinaufreichten und sich dort plötzlich eine Tür öffnete, die in ein anderes, noch viel prächtigeres Gemach als das erste führte. Dort bestanden die Wände aus purem Gold, und wenn auch keine Fenster da waren, die von außen Licht hereingelassen hätten, so hing dafür von der Decke herab ein faustdicker Rubin, der das ganze Gemach mit einem dunkelroten, sehr hellen Lichtschimmer erfüllte, wodurch sie denn auch unterscheiden konnten, dass das Zimmer mit allerhand schönen Gerätschaften angefüllt war. Da waren kleine Tische, Sessel, Waschnäpfe und Becher, und alles das war aus Metall getrieben und mit vielen sinnreichen Figuren verziert. Wolf kam von ungefähr auf den Gedanken, dass der Krug, den Kuno an dem Arme trüge, ganz genau zu den anderen Sachen in dem Zimmer passen würde, denn da stand auf einem Tisch ein ähnliches Gefäß, nur nicht so groß und schön wie dieser Krug. Die Schlangen ringelten sich an einem der Tische empor und schlüpften dort in eines der Waschbecken, das mit einer rosenroten Flüssigkeit angefüllt war, worin sie sich eine Zeit lang badeten. Dann verließen sie das Becken wieder und glitten zur Erde hinab. Dort richteten sie sich aneinander empor, die Schlangenhaut fiel von ihren Körpern herunter und sie verwandelten sich plötzlich in ein paar junge, wunderschöne Mädchen von etwa 10 bis 12 Jahren, die sich laut weinend in die Arme fielen. Mit dem größten Erstaunen sahen die beiden Knaben dieser Verwandlung zu. Dass hier ein Zauber im Spiel sei, fühlten sie wohl, doch waren sie über denselben mehr erfreut als erschreckt. Die beiden Mädchen sahen so freundlich und schön aus, dass sie gar keine Angst vor ihnen hatten. Sie hätten sich ihnen vielmehr gern genähert, um zu erfahren, warum sie noch vor wenigen Augenblicken in Schlangen verwandelt gewesen wären. Kuno war besonders dafür, in das Zimmer hineinzugehen und sich den beiden Mädchen zu entdecken. Doch Wolf hielt ihn zurück, indem er ihm bemerkte, dass sich das durchaus nicht schicken würde, vielmehr sei es ihre Pflicht, sich ruhig von da zu entfernen und den beiden Prinzessinnen, denn dass sie das waren, sah man an den kleinen Kronen, die sie auf dem Kopf trugen, das Häuschen, an dem sie auf jeden Fall mehr Recht hätten als sie, ganz zu überlassen. Kuno konnte sich doch im ersten Augenblick nicht entschließen, das Fenster zu verlassen, sondern sah aufmerksam den beiden Prinzessinnen zu, die jetzt das kleine Gemach verließen und in das größere traten, wo die beiden Betten standen. Dort setzten sie sich auf einen Stuhl, hielten sich mit ihren Armen umschlungen und sprachen miteinander auf das Eifrigste, wobei manche Träne aus ihrem Auge floss, ohne dass man draußen etwas von ihren Reden verstehen konnte. Nachdem sie eine Zeit lang so gesessen, fielen sie sich nochmals in die Arme, küssten einander und jedes schlüpfte in eins der Betten, in welchen die Knaben die Nacht vorher geschlafen hatten. Da in diesem Augenblicke der Mond, der bisher mit seinen weißen Strahlen das erste Zimmer erleuchtet hatte, hinter einem der Berge niedersank, so wurde es in dem Häuschen ganz dunkel und die Knaben sahen nichts mehr. Erstaunt über die Vorfälle des heutigen Abends verließen sie, um die kleinen hübschen Herrinnen des Häuschens nicht zu stören, den Garten und legten sich am Rande des Waldes ins Moos hin mit dem festen Vorsatz, vor dem Anbruch des Tages zu erwachen und dann zu sehen, was aus den kleinen Schlangen oder vielmehr aus den beiden Prinzessinnen ferner werden würde. Doch war ihr Schlaf so fest, weil sie heute viel herumgelaufen waren, oder fand es der Schutzengel, der über die verwaisten Kinder wacht, nicht für ratsam, dass sie ihren Vorsatz ausführten und ließ sie deswegen länger schlafen, als sie sich vorgenommen, genug, als sie erwachten, stand die Sonne schon hoch am Himmel, und als sie nun rasch nach dem Häuschen eilten, war dasselbe so leer, wie sie es am ersten Tage gefunden. Sie untersuchten alles auf das Genaueste in den Betten, unter den Stühlen, ja selbst in den Schubladen des Tisches, aber sie fanden ebenso wenig eine Spur von den beiden Prinzessinnen, als sie auch bei dem sorgfältigsten Nachsuchen die Tür fanden, die in das andere Gemach führte. Sie gingen verdrießlich umher, und es war jetzt beiden leid, gestern Abend nicht wenigstens bescheiden an das Fenster geklopft und getan zu haben, als seien sie ein paar arme, verirrte Wanderer, die zum ersten Mal in diese Gegend kämen. Da sie übrigens der Hoffnung lebten, die beiden schönen Schlangen würden an einem anderen Abend wiederkommen, so nahmen sie sich fest vor, es alsdann so zu machen und begannen, da die Sache für heute nicht zu ändern war, ihre Wanderung durch das Tal aufs Neue. Sie gingen zum See hinab und versuchten diesmal auf der linken Seite an seinem Ufer hinzugehen. Es gelang ihnen hier besser als gestern auf der anderen Seite. Sie wandelten auf einem bequemen Pfade und kamen bald an die Stelle, die sie von dem Anfang des Sees aus gesehen hatten und wo sich, wie es schien, das Wasser zwischen den Bäumen verlor. Es war auch in der Tat so. Die beiden Ufer des Sees traten hier, mit dichtem Buschwerk bewachsen, näher zusammen und bildeten eine Ecke, welche die Knaben nicht umgehen konnten, denn der Weg hörte hier plötzlich auf und führte vor eine schroffe Felsenwand, wo sie natürlich nicht weiter konnten. Nachdem sie sich nach allen Seiten umgeblickt und den vergeblichen Versuch gemacht, die Felswand zu erklimmen, entdeckte Wolf auf einmal neben sich eine kleine Treppe, die zu dem See hinabführte und vor welcher ein Nachen auf dem schwarzen Wasser schaukelte. So gern sich die beiden Knaben in das Schiffchen gesetzt hätten, um ihre Entdeckungsreise, da es zu Land nicht mehr ging, auf dem Wasser fortzusetzen, so hielt sie doch anfangs die Furcht vor dem schwarzen See von ihrem Wagstück ab. Besonders Kuno riet davon ab, dem weniger der See selbst als das Schloss, auf dessen Grunde, das sie so deutlich gesehen, unheimlich war. »Denke dir nur, lieber Wolf«, sagte er, »wenn wir auf dem schwarzen Wasser führen, und es öffnete sich plötzlich da unten in dem Schlosse eine Tür, und ein Reiter käme herauf, um uns zu fragen, wer wir seien und was wir wollen. Oder wenn der Nachen plötzlich unterginge, und wir da unten in den Schlosshof fielen und dort auf ewig bei den Leuten bleiben müssten, die wahrscheinlich verzaubert sind.« Wolf pflichtete anfänglich diesen Gründen bei, doch da ihm alles daran gelegen war, das andere Ende des Sees zu erreichen, um zu sehen, ob sich nicht dort vielleicht Menschen befanden, so gelang es ihm bald, seinen Freund zu überreden und ihm Mut einzuflößen, um die Fahrt auf dem Wasser zu unternehmen. Nach einigem Hin- und Herreden stiegen sie endlich die Treppen hinab und setzten sich in den Kahn, doch bemühten sie sich lange vergebens, die Kette zu lösen, die mit einem starken Schloss an der Treppe festhing. Endlich streifte Kuno, der am Ende des Nachens saß, bei einem neuen Versuch, das Schloss zu öffnen, mit dem Krug, den er an seinem Arme trug, die Kette, welche darauf augenblicklich zerriss und dem Nachen seinen freien Lauf ließ. Wolf hatte öfters zu Hause gesehen, dass die Knappen, wenn sie ohne Ruder an dem Ufer des großen Schlossteiches umherfuhren, um die ausgestellten Fischnetze wieder einzuziehen, mit den Händen die Sträucher und Zweige der Bäume erfassten und sich so vorwärts halfen. Er wollte es, als die Kette zersprungen war, ebenso machen, wäre aber bei dem Versuche fast ins Wasser gefallen, denn der Kahn war nicht so bald gelöst, als er sich plötzlich vom Ufer abwandte und zum Erstaunen und Schrecken der beiden Knaben ohne Ruder und Segel mitten in den See hineinfuhr. Vergebens war ihr Versuch, den Nachen, wie man es bei einem unartigen Pferde tut, durch Zurufen zum Stehen zu bringen, ein Mittel, das sie in ihrer Herzensangst wirklich versuchten. Besonders Wolf, als er fühlte, dass er unaufhaltsam fortgerissen wurde, bat den Nachen zuerst mit den höflichsten Schmeichelreden und dann sogar mit Schimpfworten, er möchte gefälligst Halt machen und umkehren. Alles vergebens, unaufhaltsam schoss er dahin. Schon waren sie bei der Stelle vorbei, wo die Ufer des Sees etwas näher zusammentraten, und jetzt kamen sie auf die andere Seite jener Felsecke, die sie vorhin aufgehalten, und sahen vor sich den ganzen See, der dort noch einmal so groß und breit war, wie der Teil hinter ihnen. Obgleich sich der Kahn auf dem Wasser schnell dahin bewegte, so durchschnitt seine Spitze nicht die Wellen, sondern es war, als wenn das Fahrzeug über dem Wasser wie auf einer Eisdecke dahin glitt. Auch hörte man an den Seiten nicht das Plätschern der heranschlagenden Wellen und nicht das vergnügliche Murmeln des Wassers. Alles war ruhig und still. Anfänglich fürchteten die Knaben, der See möchte sich, wenn sie mitten darauf wären, nach allen Seiten ins Unendliche ausdehnen und sie wie auf einem wilden, einsamen Meere allein lassen. Doch war dem nicht so. Die Ufer blieben unverrückt stehen, und die Knaben entdeckten nur, dass der Kahn nach einer Insel steuere, die am Ende des Schwarzen Sees zu liegen schien. Diese Insel konnte nicht sehr groß sein, doch schien das Gebüsch, das rings auf ihr wuchs, undurchdringlich zu sein. Da stand Baum an Baum, mit dem dichtesten Laub eine grüne Mauer bildend, und dazwischen wuchsen niedrige Gesträuche, das Ganze noch mehr zusammenflechtend. Bald sahen die Knaben, dass sich auch dort an der Insel eine kleine Treppe befinde, die hinab auf den See führe, und dorthin wandte sich der Kahn. Bald hatte er das Ufer erreicht und fuhr zwischen dem dichten Schilf, das vor der Treppe wucherte, mit Gewalt bis an dieselbe, wo er seinen Lauf hemmte, sich wandte und seiner Länge nach gegen die unterste Stufe gedrückt ruhig liegen blieb. Ende von Abschnitt 14.